Aus einem Mitschnitt seiner Europatournee im Sommer 2001 wird uns Ranajit Singh Gupta seine Interpretation des Ragas Chokhounds vorstellen. Die CD Artist of the Millennium wurde veröffentlicht im gleichen Jahre bei UD Industries Kolkata. Wir hören den Einführungsteil, Ala mit Übergang zum Jala, der Hinzunahme des rhythmischen Teils. Auf der Tabla begleitet wieder Prabir Kumar Mitra. Thank you. zum Abschluss gibt uns der Sarod-Maestro Rana Chetsengupta einen interessanten und hoffnungsvollen Ausblick auf die Zukunft der indisch-klassischen Musik in einer globalisierten Welt, in dem Spannungsfeld von Traditionsbewahrung und Moderne. There is a very big influence of Bollywood music today in the Western world as well. You can see Indian movies in the TV and shows and so on. Heutzutage hat die Bollywood-Musik einen großen Einfluss auch in der westlichen Welt. Sie präsentiert sich uns in indischen Filmen, bei TV-Shows und vielen anderen Gelegenheiten. In früheren Zeiten der indischen Filmindustrie beherrschten die Musikkomponisten auch die indisch-klassische Musik. Wir kennen dafür den Begriff Talim. Talim bedeutet so viel wie Lernprozess. Wie ich bereits erwähnt hatte, war Rahul Dev einer der sehr, sehr berühmten Komponisten für Filmmusik und war Student von Ustad Aluddin Khan, der Großvater meines Lehrers. So gingen zu dieser Zeit die Musiker, die Musikkomponisten und die Sänger durch die Tradition der indisch-klassischen Musik. Sie wurden in der indisch-klassischen Musik ausgebildet. Because of the internet and because of this modernization, people will understand. Nowadays they understand that this big hit in India. In unserer Moderne und durch das Internet begreifen die Menschen, dass heutzutage die großen Hits in Indien, dass einige davon nicht Originalkompositionen sind. Sie sind wie Abzüge, wie Kopien zum indischen Text oder der indischen Lyrik, werden einfach Melodien hinzugefügt. Und dann ist es schon ein großer Hit. Aber die Generation von heute, das ist meine Erfahrung, die heutige Generation, nicht alle, versteht durch das Internet und die Globalisierung, dass es sich nicht mehr um die ursprüngliche Musik handelt. Sie sind darum wieder hungrig nach Originalität. Der Reichtum der indisch-klassischen Musik und die Individualität der indischen Klassik lässt einen selbst, wenn man sie ausübt, individuell erscheinen. Und ich denke, dies ist eine sehr gute Botschaft für die jüngere Generation, auch in der westlichen Welt. Zurückzukehren zur Originalität, zur eigenen Identität zurückzufinden, die Essenz des eigenen Landes wiederzuentdecken. And the individuality of Indian classical music makes you individual when you perform this music. And I think this is a very, very good news for younger generation also in the Western world to come back to the originality, to come back to their own land, to come back to the essence of their own land. Mit Dank an unseren Studiogast Rana Chetsengupta, Sarod-Spieler, Komponist und Dozent für indisch-klassische Musik aus Kolkata, schließen wir unsere heutige Sendung mit einem letzten Hörbeispiel aus der CD Live in London, Sarod-Rezital, den äußerst selten gespielten Raga Hemanta. Er ist eine Kombination von Raga Kaushik Dwani und Elementen des Kalyanitats. Die Aufnahme mit Sengupta aus dem Jahre 2003 wurde von dem Label UD Industries in 2007 veröffentlicht. Auf der Tabla begleitet Shibshankar Roy. Thank you. Das war IMC Intermeets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. Ich hoffe, Ihnen hat unser Special Studio Talk mit der Themenheadline Music Awareness by Love, Love Follows Music gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Lothar Mayer. Bis zum nächsten Mal. Namaste. Hinweise zu kommenden Sendeterminen entnehmen Sie dem Internetangebot Ihres Radiosenders. Oder besuchen direkt die Website von IMC India Meets Classic, www.imcradio.net, imcradio.net. Sie hörten die Sendung IMC India Meets Classic mit dem Special Feature Studio Talk.